Aus einer amtlichen Aufstellung des Provinzialprokurators der oberdeutschen Provinz des Jesuitenordens, des Paters Bissel, vom Januar 1729 geht hervor, dass der Orden zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges der katholischen Liga große Summen vorgeschossen hatte. Die deutsche Provinz hatte 262.208 Gulden geliehen, wovon die Zinsen im Jahr 1729 302.271 Gulden und 18 Kreuzer betrugen. Das Kolleg in Lüttich 200.000 Gulden, wovon es im Jahre 1729 130.833 Gulden und 9 Kreuzer Zinsen zu beanspruchen hatte. Das Kölner Kolleg 29.250 Gulden, dessen Zinsen im Jahre 1729 30.000 Gulden ausmachten. Die Gesamtsumme der dargeliehenen Kapitalien und Zinsen betrug demnach 954.562 Gulden und 27 Kreuzer. J. Friedrich, Beiträge und so weiter, Seite 16. Dort auch die dokumentarischen Belege aus den Jesuitenpapieren im Münchner Reichsarchiv. Der Jesuit Bissel fügt seiner Aufstellung die Bemerkung bei: Das eröffne ich aber nicht anderen aus dem Orden, damit die unsrigen es nicht Auswärtigen mitteilen, denn hieraus kann für unsere Gründungen viel Unheil und Ruin entstehen. Am angegebenen Ort, Seite 16. Die Aufstellung war also eine streng geheime, nur für die Oberen bestimmte. Der Jesuit Dur, der die Tatsache zu vertuschen sucht, dass die Jesuiten irgendetwas mit dem Dreißigjährigen Kriege zu tun hätten und der dabei auch auf die katholische Liga eingeht, erwähnt die großen Geldzahlungen des Ordens an die Liga natürlich mit keinem Worte. Siehe Jesuitenfabeln, Seite 151 und folgende und Seite 162. Über die Stellung der Jesuiten zur französischen Liga am Ende des 16. Jahrhunderts gesteht der Jesuit Prat, der die Liga als revolutionäre Bewegung charakterisiert: Die Gesellschaft Jesu gab ihr, der Liga, anfänglich einige eifrige Parteigänger, während andere ihrer Glieder sich auf die königliche und legale Seite stellten. Schließlich aber, geleitet durch die Anweisungen ihres Generalobern, des Ordensgenerals Aquaviva, und durch das Beispiel Sixtus des V., hielt sie sich im Hintergrunde. Heinrich III. Verlangte die Anwesenheit des Paters Auger an seinem Hofe und die offene Parteinahme aller seiner Ordensgenossen für die königliche Sache. Von den Klagen und Wünschen des Königs unterrichtet, verhandelte Claudius Aquaviva zunächst mit dem französischen Gesandten in Rom. Dann betraute er den Pater Maggio mit der Aufgabe, Heinrich III. Die Gründe auseinanderzusetzen für die Maßregeln des Ordens, über die der König sich beklagte. Die Teilnahme der Jesuiten an der Umwälzung in Portugal in der Mitte des 17. Jahrhunderts, wodurch Johann IV. Aus dem Hause Braganza auf den Thron kam, ist so erwiesen, dass selbst der Jesuit de Ravignau nicht anders kann, als sie einzugestehen. Es war das einzige Mal, soviel ich weiß, dass die Religiosen der Gesellschaft teilnahmen an einer politischen Revolution, die einen Thron umstürzte, um einen anderen an seine Stelle zu setzen. Ravignan sucht das Peinliche der Tatsache dadurch zu mildern, dass er erklärt, die portugiesischen Jesuiten hätten dabei mehr als Portugiesen wie als Jesuiten gehandelt. Eine Ausrede, die gegebenenfalls für alle Länder, in denen Jesuiten leben und in denen sie Throne stürzen, dienen kann. Welchen Einfluss die Jesuiten überhaupt in Portugal besaßen, sagt uns Gorgel, Sekretär der französischen Gesandtschaft zu Wien. Sie waren am Hofe nicht allein die Leiter der Gewissen der Prinzen und Prinzessinnen der königlichen Familie, sondern auch der König und seine Minister zogen sie bei den wichtigsten Angelegenheiten zu Rate. Keine Stelle wurde in der Verwaltung des Staates oder der Kirche ohne ihre Zustimmung und ihren Einfluss verteilt, so zwar, dass der hohe Klerus, die Großen und das Volk miteinander wetteiferten, sich um ihre Verwendung und Gunst zu bewerben. Selbst Pombal musste sich wenigstens einmal dem übermächtigen jesuitischen Einflusse beugen. Eine Zeit lang scheint er nämlich den Plan gehabt zu haben, die Prinzessin de Beira mit dem Herzogen von Cumberland zu verheiraten und so Portugal an England zu bringen. Doch wohl ein politisches Unternehmen. Wer war es, der den Plan erfolgreich durchkreuzte? Der Jesuitenorden. So berichtet der Marschall Belle Isle und Cretineau Joly muss es bestätigen. Am angegebenen Ort, Band 5, Seite 176. Schon zuvor sagte ich, dass und warum die Jesuiten seit Wiederherstellung ihres Ordens weniger politisch hervorgetreten sind als früher. Aber auch die verhältnismäßig kurze Zeit von noch nicht 100 Jahren weist zahlreiche politische Intrigen und politisches Handeln des Ordens auf. In den Tagebuchaufzeichnungen des späteren Kardinals Manning aus seinem zweiten römischen Aufenthalte nach seinem Übertritte zur römischen Kirche vom November 1847 bis Mai 1848 findet sich unter dem 5. Dezember 1847 die Stelle: Bruchy erzählte mir, dass die Jesuiten geschickt und ausgezeichnet seien in Erfüllung ihrer priesterlichen Pflichten, aber dass ihre Politik äußerst verderblich sei, dass, wenn ein Aufeinanderstoßen mit dem Volk käme, die Wirkung schrecklich sein würde. Dass sie dem Adel anhangen, zum Beispiel den Dorias, weil die Fürstin eine Französin ist, dass kein Tag vergehe, an dem sie nicht dort bei den Dorias sind. Das Volk nennt sie die Jesuiten Oscuri. Oscurantisi Purcell, Life of Cardinal Manning, London 1895, Band 1, Seite 364. Ich war in den Jahren 1866 und 1870-71 zu jung, um die politische Tätigkeit des Ordens in diesen bewegten Zeiten beurteilen zu können. Aber aus den im ersten Teil erzählten Erlebnissen in Feldkirch und im jesuitisch beherrschten Familienkreise ergibt sich intensive politische Parteinahme des Ordens für Österreich und Frankreich und bei dem weitreichenden Einflusse des Ordens und bei seiner altüberlieferten politischen Intrigantengewohnheit ist der Schluss gerechtfertigt, dass eine antipreußische und antideutsche Gesinnung sich auch zu Taten verdichtet habe, zu wünschen jedenfalls. Zur Beurteilung späterer Ereignisse war ich aber alt genug.